Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner. Von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Eine Mutter. Mr. Holohan, zweiter Sekretär der Era Abu-Gesellschaft, war fast einen Monat lang in Dublin hin und her gelaufen, die Hände und Taschen voller schmuddeliger Papierfetzen, um die Konzertreihe zu organisieren. Er hatte ein lahmes Bein, um dessentwillen ihn seine Freunde Hoppy Holohan nannten. Pausenlos lief er hin und her, stand stundenlang debattierend an Straßenecken und machte sich Notizen. Aber am Ende war es dann doch Mrs. Carney, die alles organisierte. Miss Devlin war aus Trotz Mrs. Carney geworden. Sie war in einem hochvornehmen Kloster erzogen worden, wo sie Französisch und Musik gelernt hatte. Da sie von Natur aus blass und in ihrem Gehaben unnachgiebig war, machte sie sich in der Schule wenig Freunde. Als sie ins heiratsfähige Alter kam, wurde sie in viele Häuser geschickt, wo ihr Spiel und ihr elfenbeinernes Gehaben große Bewunderung fanden. Sie saß im frostigen Zirkel ihrer Fertigkeiten und harrte darauf, dass ein Freier sich ihm mutig stellte und ihr ein glanzvolles Leben bot. Doch die jungen Männer, die sie kennenlernte, hatten nichts Ungewöhnliches, und sie ermutigte sie nicht und suchte ihren romantischen Sehnsüchten stattdessen Genüge zu tun, indem sie heimlich eine Menge türkischen Honig aß. Als sie jedoch in die Jahre kam und ihre Bekannten anfingen, ihren Zungen freien Lauf zu lassen, brachte sie sie zum Schweigen, indem sie Mr. Carney heiratete, der auf dem Ormond Quay eine Schuhmanufaktur hatte. Er war viel älter als sie. Seine Konversation, die ernst war, fand in Abständen in seinem großen braunen Bart statt. Nach dem ersten Ehejahr begriff Mrs. Carney, dass ein solcher Mann sich auf die Dauer besser machen würde als ein romantischer Mensch. Aber ihre eigenen romantischen Ideen legte sie niemals ab. Er war nüchtern, sparsam und fromm. An jedem ersten Freitag trat er an den Altar, manchmal mit ihr, häufiger allein. Aber sie ließ in ihrem Glauben nie nach und war ihm eine gute Ehefrau. Wenn sie bei einer Gesellschaft in einem fremden Haus ihre Augenbrauen noch so leicht hochzog, stand er auf, um sich zu verabschieden. Und wenn sein Husten ihm zu schaffen machte, breitete sie die Daunendecke über seine Füße und machte ihm einen starken Grog. Seinerseits war er ein mustergültiger Vater, indem er bei einer Gesellschaft jede Woche einen kleinen Betrag einzahlte, sicherte er seinen beiden Töchtern eine Mitgift von je 100 Pfund, zahlbar, wenn sie 24 Jahre alt würden. Er schickte die ältere Tochter, Kathleen, in ein gutes Kloster, wo sie Französisch und Musik lernte, und bezahlte danach ihre Gebühren an der Akademie. Jedes Jahr im Monat Juli fand Mrs. Carney Gelegenheit, einer Bekannten mitzuteilen: »Mein lieber Mann verfrachtet uns für einige Wochen nach Skerries«, wenn es nicht Skerries war, war es Howth oder Greystones. Als die irische Renaissance reputierlich wurde, beschloss Mrs. Carney, aus dem Namen ihrer Tochter Nutzen zu ziehen und holte einen Irischlehrer ins Haus. Kathleen und ihre Schwester schickten irische Ansichtskarten an ihre Bekannten, und diese Bekannten schickten andere irische Ansichtskarten zurück. An besonderen Sonntagen, wenn Mr. Carney mit der Familie in die Pro-Cathedral ging, versammelte sich jeweils nach der Messe eine kleine Gruppe an der Ecke Cathedral Street. Alle waren sie Freunde der Carneys, Musikfreunde oder Nationalistenfreunde. Und wenn sie sich jedes Quäntchen Klatsch zugespielt hatten, reichten sie sich alle gleichzeitig die Hand, lachten darüber, dass sich so viele Hände kreuzten, und sagten einander auf Irisch auf Wiedersehen. Bald wurde Miss Kathleen Carneys Name häufig erwähnt. Die Leute sagten, sie habe in der Musik sehr viel los und sei ein sehr nettes Mädchen, und überdies, sie glaube an die Sprachbewegung. Mrs. Carney war damit sehr zufrieden. Darum war sie auch nicht überrascht, als Mr. Holohan sie eines Tages aufsuchte und vorschlug, ihre Tochter solle bei 4 großen Konzerten, die seine Gesellschaft in den Ancient Concert Rooms veranstalten wollte, die Begleitung übernehmen. Sie führte ihn in den Salon, ließ ihn Platz nehmen und holte die Karaffe sowie die silberne Keksdose hervor. Mit Herz und Seele stieg sie in die Einzelheiten des Unternehmens ein, riet zu und riet ab. Und schließlich wurde ein Vertrag aufgesetzt, dem zufolge Kathleen 8 Guineen für ihre Dienste als Begleiterin bei den 4 großen Konzerten erhalten sollte. Da Mr. Holloway in so heiklen Angelegenheiten wie der Abfassung von Programmzetteln und der Abfolge der Programmnummern ein Neuling war, half ihm Mrs. Carney. Sie hatte Taktgefühl. Sie wusste, welche Artist in Großbuchstaben erscheinen mussten und welche Artist in kleiner Schrift. Sie wusste, dass der erste Tenor nicht gerne nach Mr. Meads komischer Nummer auftreten würde. Um das Publikum dauernd bei Laune zu halten, schob sie die zweifelhaften Nummern zwischen die bewährten Lieblingsstücke. Mr. Holloway sprach Tag für Tag bei ihr vor, um in irgendeiner Angelegenheit ihren Rat einzuholen. Sie war gleichmäßig höflich und hilfsbereit, ja geradezu freundschaftlich. Sie schob ihm die Karaffe hin und sagte, »Bedienen Sie sich doch, Mr. Holloway.« Und während er sich bediente, sagte sie, »Haben Sie keine Angst? Haben Sie doch keine Angst?« Es ließ sich alles gut an. Mrs. Carney kaufte bei Brown Thomas reizende zartrosa Charmeuse, um sie vorne in Kathleens Kleid einzulassen. Sie kostete ein hübsches Stück Geld. Doch gibt es Anlässe, bei denen gewisse Unkosten zu rechtfertigen sind. Sie kaufte ein 2 Schilling-Karten für das Schlusskonzert und schickte sie an jene Bekannte, auf deren Kommen sonst kein Verlass gewesen wäre. Sie vergaß nichts. Und dank ihr wurde alles getan, was getan werden musste. Die Konzerte sollten am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag stattfinden. Als Mrs. Carney mit ihrer Tochter am Mittwochabend in den Ancient Concert Rooms eintraf, wollte ihr die Sache gar nicht gefallen. Ein paar junge Männer mit hellblauen Abzeichen an ihren Röcken standen untätig im Vestibül herum. Keiner von ihnen trug einen Abendanzug. Sie ging mit ihrer Tochter vorbei und ein schneller Blick durch die offene Saaltür verriet ihr den Grund für die Untätigkeit der Ordner. Zunächst fragte sie sich, ob sie sich in der Uhrzeit geirrt hätte. Nein, es war 8:20. In der Garderobe hinter der Bühne wurde sie dem Sekretär der Gesellschaft vorgestellt, Mr. Fitzpatrick. Sie lächelte und gab ihm die Hand. Er war ein kleiner Mann mit weißem, ausdruckslosen Gesicht. Sie bemerkte, dass er seinen weichen braunen Hut salopperweise schief auf dem Kopf trug und eine ordinäre Dubliner Aussprache hatte. Er hielt ein Programm in der Hand und während er mit ihr sprach, zerkraute er ein Ende desselben zu feuchtem Brei. Enttäuschungen schienen ihm wenig auszumachen. Mr. Holloway kam alle paar Minuten mit Berichten von der Kasse in die Garderobe. Die Artists sprachen nervös miteinander, blickten hin und wieder in den Spiegel und rollten ihre Noten zusammen und wieder auseinander. Als es 9:30 war, begannen die wenigen Leute im Saal, ihren Wunsch nach Unterhaltung kundzutun. Mr. Fitzpatrick kam herein, lächelte ausdruckslos in das Zimmer und sagte, »Nun ja, meine Damen und Herren, dann eröffnen wir also mal den Ball.« Mrs. Carney quittierte seine sehr ordinär klingende letzte Silbe mit einem raschen, verachtungsvollen Blick und fragte ihre Tochter ermutigend, »Bist du soweit, Liebling?« Als sich eine Gelegenheit bot, rief sie Mr. Holloway beiseite und bat ihn, ihr zu verraten, was das zu bedeuten habe. Mr. Holloway wusste nicht, was es zu bedeuten hatte. Er meinte, das Komitee habe einen Fehler gemacht, als es 4 Konzerte organisierte. 4 waren zu viel. »Und die Artist?« sagte Mrs. Carney. »Natürlich tun sie ihr Bestes, aber sie taugen wirklich nichts.« Mr. Holloway gab zu, dass die Artisten nichts taugten, aber das Komitee, sagte er, habe beschlossen, die 3 Konzerte egal wie laufen zu lassen und alle Asse für den Samstagabend aufzusparen. Mrs. Carney sagte nichts. Aber als auf der Bühne eine mittelmäßige Nummer auf die andere folgte und die wenigen Leute im Saal immer weniger wurden, begann es ihr leid zu tun, dass sie sich für ein solches Konzert in Unkosten gestürzt hatte. Etwas an der Sache wollte ihr gar nicht gefallen. Und Mr. Fitzpatricks ausdrucksloses Lächeln irritierte sie sehr. Indessen sagte sie nichts und wartete ab, wie das alles ausgehen würde. Das Konzert hörte kurz vor 10 auf und alle gingen schnell nach Hause. Das Konzert am Donnerstag war besser besucht. Aber Mrs. Carney stellte sofort fest, dass der Saal voll war von Leuten mit Freikarten. Das Publikum benahm sich ungebührlich, als wäre das Konzert eine zwanglose Generalprobe. Mr. Fitzpatrick schien guter Dinge. Er merkte nicht, dass Mrs. Carney sein Benehmen erzürnt zur Kenntnis nahm. Er stand am Wandschirm und streckte hin und wieder den Kopf vor, um mit zwei Freunden an der Ecke des Ranges zu scherzen. Im Laufe des Abends erfuhr Mrs. Carney, dass das Freitagskonzert ausfallen sollte und dass das Komitee Himmel und Erde in Bewegung setzen wollte, um am Samstagabend ein volles Haus zusammenzubekommen. Als sie das hörte, machte sie sich auf die Suche nach Mr. Holloway. Sie erwischte ihn, als er mit einem Glas Limonade für eine junge Dame schnell hinaushinkte, und fragte ihn, ob es stimme. Ja, es stimmte. Aber das ändert natürlich nichts am Vertrag, sagte sie. Der Vertrag lautete auf 4 Konzerte. Mr. Holloway schien es eilig zu haben. Er riet ihr, sich an Mr. Fitzpatrick zu wenden. Jetzt wurde Mrs. Carney allmählich unruhig. Sie rief Mr. Fitzpatrick von seinem Wandschirm weg und erklärte ihm, dass ihre Tochter für 4 Konzerte unterschrieben und aufgrund der Vertragsbedingungen natürlich die ursprünglich vereinbarte Gage zu erhalten habe, ob die Gesellschaft nun die 4 Konzerte gab oder nicht. Mr. Fitzpatrick, der nur langsam begriff, worum es eigentlich ging, schien außerstande das Problem zu lösen und sagte, er würde die Sache dem Komitee vortragen. Mrs. Carneys Wangen begannen vor Zorn zu zucken und sie musste sich sehr zusammennehmen, um nicht zu fragen, und wer bitteschön ist das Komitee? Doch sie wusste, dass eine Dame so etwas nicht tat, also schwieg sie. Früh am Freitagmorgen wurden kleine Jungen mit Stößen von Handzetteln auf die Hauptstraßen Dublins geschickt. Besondere Anreißer erschienen in allen Abendzeitungen, die das musikalische Publikum an den Genuss erinnerten, der seiner am folgenden Abend harrte. Mrs. Carney war ein wenig beruhigt, doch hielt sie es für angezeigt, ihrem Mann einen Teil ihrer Befürchtungen mitzuteilen. Er hörte sorgfältig zu und sagte, dass es vielleicht besser wäre, wenn er sie am Samstagabend begleite. Sie fand das auch. Sie achtete ihren Mann wie etwa das General Post Office, als etwas Großes, Sicheres, Unverrückbares. Und obwohl sie sich über die geringe Zahl seiner Fertigkeiten im Klaren war, schätzte sie doch seinen abstrakten Wert als Mann. Sie war froh, dass er vorgeschlagen hatte, sie zu begleiten. Sie überdachte ihre Pläne. Es kam der Abend des großen Konzerts. Mrs. Carney traf mit Mann und Tochter eine Dreiviertelstunde vor Beginn in den Ancient Concert Rooms ein. Unglücklicherweise war es ein regnerischer Abend. Mrs. Carney übergab ihrem Mann Kleidung und Noten ihrer Tochter und suchte im ganzen Haus nach Mr. Holloway oder Mr. Fitzpatrick. Sie konnte keinen von beiden finden. Sie erkundigte sich bei den Ordnern, ob irgendein Mitglied des Komitees im Saal wäre, und mit erheblicher Mühe trieb ein Ordner eine kleine Frau namens Miss Byrne auf, der Mrs. Carney auseinandersetzte, dass sie einen der Sekretäre zu sprechen wünsche. Miss Byrne rechnete jede Minute mit ihnen und fragte, ob sie etwas tun könne. Mrs. Carney blickte forschend in das ältliche Gesicht, das zu einem Ausdruck der Zutraulichkeit und Begeisterung verzogen war, und antwortete, nein, danke. Die kleine Frau hoffte auf ein zahlreiches Publikum. Sie blickte in den Regen hinaus, bis die Melancholie der nassen Straße alle Zutraulichkeit und alle Begeisterung aus ihren verzogenen Zügen löschte. Dann seufzte sie leise und sagte, »Ach ja, wir haben, weiß der liebe Himmel, unser Bestes getan.« Mrs. Carney musste in die Garderobe zurück. Die Artist trafen ein. Der Bassist und der zweite Tenor waren schon da. Der Bassist, Mr. Duggan, war ein schlanker junger Mann mit einem schütteren schwarzen Schnurrbart. Er war der Sohn eines Portiers in einem Büro in der Stadt und hatte als Junge im hallenden Vestibül lange ausgehaltene Basstöne gesungen. Aus diesen bescheidenen Umständen hatte er sich zu einem erstklassigen Artist emporgearbeitet. Er war in der großen Oper aufgetreten. Als eines Abends ein Opernartist erkrankt war, hatte er die Rolle des Königs in der Oper Maritana im Queen's Theatre übernommen. Er sang seine Musik mit viel Gefühl und Volumen und wurde von der Galerie warm begrüßt. Leider jedoch verpatzte er den guten Eindruck, als er sich aus Gedankenlosigkeit mit der behandschuhten Hand ein paar Mal die Nase wischte. Er war bescheiden und sprach wenig. Er sagte »Yous« statt »You«, so leise, dass es niemandem auffiel. Und seiner Stimme zuliebe trank er niemals etwas Schärferes als Milch. Mr. Bell, der zweite Tenor, war ein blondhaariger kleiner Mann, der jedes Jahr an den Wettbewerben der Feschkjol teilnahm. Beim vierten Versuch hatte er eine Bronzemedaille gewonnen. Er war äußerst nervös und äußerst eifersüchtig auf andere Tenöre und er versteckte seine nervöse Eifersucht hinter überschäumender Freundlichkeit. Es verschaffte ihm Genugtuung, die Leute wissen zu lassen, welch eine Qual ein Konzert für ihn bedeutete. Als er Mr. Duggins ansichtig wurde, ging er darum zu ihm hinüber und fragte, »Treten Sie hier auch auf?« »Ja«, sagte Mr. Duggan. Mr. Bell lachte seinem Leidensgenossen zu, streckte ihm die Hand entgegen und sagte, »Reichen wir uns die Hand.« Mrs. Carney ging an diesen beiden jungen Männern vorbei zum Rand des Wandschirms, um einen Blick in den Saal zu werfen. Die Plätze füllten sich schnell und im Publikum rumorte es angenehm. Sie kehrte zurück und nahm ihren Mann beiseite. Ihr Gespräch drehte sich offenbar um Kathleen, denn beide blickten oft zu ihr hinüber, die sich mit einer ihrer nationalistischen Freundinnen unterhielt, Miss Healy, der Altistin. Eine unbekannte Frau mit bleichem Gesicht ging allein durch den Raum. Die Frauen verfolgten mit neugierigen Blicken das ausgeblichene blaue Kleid, das sich auf einem mageren Körper spannte. Jemand sagte, es sei Madame Glynn, die Sopranistin. »Ich möchte wissen, wo Sie die ausgegraben haben«, sagte Kathleen zu Miss Healy. »Ich habe bestimmt noch nie von ihr gehört.« Miss Healy musste lächeln. Mr. Holloway hinkte in diesem Augenblick in die Garderobe und die beiden jungen Damen fragten ihn, wer die unbekannte Frau sei. Mr. Holloway sagte, es sei Madame Glynn aus London. Madame Glynn postierte sich in eine Ecke des Raumes, hielt eine Notenrolle steif vor sich und änderte hin und wieder die Richtung ihres verschreckten Blicks. Der Schatten versteckte gnädig ihr ausgeblichenes Kleid, fiel jedoch rachsüchtig in die kleine Vertiefung hinter ihrem Schlüsselbein. Der Lärm im Saal wurde lauter. Der erste Tenor und der Bariton trafen zusammen ein. Sie waren beide gut angezogen, beleibt und selbstzufrieden und brachten einen Hauch von Wohlleben in die Gesellschaft. Mrs. Carney führte ihre Tochter zu ihnen hinüber und unterhielt sich liebenswürdig mit ihnen. Sie wollte auf gutem Fuß mit ihnen stehen. Doch während sie sich höflich zu sein bemühte, folgten ihre Augen den hinkenden und gewundenen Wegen Mr. Holloways. Sobald sie konnte, entschuldigte sie sich und ging ihm nach. »Mr. Holloway, ich möchte Sie einen Moment sprechen«, sagte sie. Sie gingen in eine abgelegene Ecke des Ganges. Mrs. Carney fragte ihn, wann ihre Tochter ihr Geld bekäme. Mr. Holloway sagte, dass Mr. Fitzpatrick dafür zuständig sei. Mrs. Carney sagte, dass sie mit Mr. Fitzpatrick nichts zu schaffen habe. Ihre Tochter habe einen Vertrag über 8 Guineen unterschrieben und sie müsste ihr Geld bekommen. Mr. Holloway sagte, dass ihnen das nichts anginge. »Warum geht sie das nichts an?«, fragte Mrs. Carney. »Haben Sie ihr nicht selber den Vertrag gebracht?« »Jedenfalls, wenn es Sie nichts angeht, mich geht es etwas an. Und ich werde mich schon darum kümmern.« »Sie sprechen besser mit Mr. Fitzpatrick«, sagte Mr. Holloway unnahbar. »Ich habe mit Mr. Fitzpatrick nichts zu schaffen«, wiederholte Mrs. Carney. »Ich habe meinen Vertrag und ich gedenke dafür zu sorgen, dass er eingehalten wird.« Als sie in die Garderobe zurückkam, waren ihre Wangen leicht erhitzt. In dem Zimmer ging es lebhaft her. Zwei Männer im Straßenanzug hatten sich des Kamins bemächtigt und plauderten ungezwungen mit Miss Healy und dem Bariton. Es waren der Mann vom Freeman und Mr. O'Madden Burke. Der Mann vom Freeman hatte hereingeschaut, um zu sagen, dass er nicht auf das Konzert warten könne, da er über den Vortrag eines amerikanischen Priesters im Menschenhaus zu berichten habe. Er sagte, sie sollten den Bericht für ihn im Büro des Freeman abgeben und er würde dafür sorgen, dass er mitkam. Er hatte graues Haar, eine einnehmende Stimme und sorgfältige Manieren. Er hielt eine erloschene Zigarre in der Hand und in seinem Umkreis roch es nach Zigarren. Er hatte nicht vorgehabt, auch nur einen Augenblick zu bleiben, da Konzerte und Artist ihn erheblich langweilten. Dennoch blieb er an den Kaminsims gelehnt. Vor ihm stand Miss Healy, redete und lachte. Er war alt genug, einen Grund für ihre Höflichkeit zu erraten, aber im Geiste jung genug, um die Situation auszunutzen. Die Wärme, der Duft und die Farbe ihres Körpers schmeichelten seinen Sinnen. Es war für ihn ein angenehmes Bewusstsein, dass der Busen, den er unter sich langsam auf- und abwogen sah, in diesem Augenblick für ihn auf- und abwogte, dass das Lachen und der Duft und die gezielten Blicke sein Tribut waren. Als er nicht länger bleiben konnte, verabschiedete er sich von ihr mit Bedauern. »Oh, Madame Burke schreibt den Bericht«, erklärte er Mr. Holloran, »und ich werde sehen, dass er mitkommt.« »Haben Sie vielen Dank, Mr. Hendrick«, sagte Mr. Holloran. »Sie werden sehen, dass er mitkommt, ich weiß. Aber wollen Sie nicht ein Gläschen trinken, ehe Sie gehen?« »Ich hätte nichts dagegen«, sagte Mr. Hendrick. Die beiden Männer gingen ein paar gewundene Korridore entlang und eine dunkle Treppe hinauf und kamen in ein abgelegenes Zimmer, wo einer der Ordner für ein paar Herren Flaschen entkorkte. Einer dieser Herren war Mr. O'Madden Burke, den sein Instinkt in dieses Zimmer geführt hatte. Er war ein verbindlicher älterer Mann, der seinen imponierenden Körper, wenn in Ruhe, auf einen großen Seidenschirm gestützt im Gleichgewicht hielt. Sein bombastischer westlicher Name war der moralische Schirm, auf dem er das delikate Problem seiner Finanzen im Gleichgewicht hielt. Er wurde weithin geachtet. Während Mr. Holloran den Mann vom Freeman bewirtete, sprach Mrs. Carney so lebhaft mit ihrem Gatten, dass er sie bitten musste, doch die Stimme zu senken. Die Gespräche der anderen in der Garderobe waren nicht mehr ungezwungen. Mr. Bell, die erste Nummer, stand mit seinen Noten bereit, aber die Begleiterin gab ihm kein Zeichen. Offenbar stimmte etwas nicht. Mr. Carney blickte starr geradeaus und strich sich den Bart, während Mrs. Carney mit gedämpftem Nachdruck in Kathleens Ohr sprach. Aus dem Saal kam aufmunternder Lärm, Klatschen und Fußgetrampel. Der erste Tenor und der Bariton und Miss Healy standen beisammen und warteten ruhig. Doch Mr. Bells Nerven waren sehr gespannt, da er befürchtete, das Publikum würde meinen, er wäre zu spät gekommen. Mr. Holloran und Mr. O'Madden Burke kamen herein. Sofort bemerkte Mr. Holloran die eingetretene Stille. Er ging zu Mrs. Carney hinüber und redete ernsthaft auf sie ein. Während sie miteinander sprachen, wurde der Lärm im Saal lauter. Mr. Holloran wurde sehr rot und aufgeregt. Er machte sehr viele Worte, doch Mrs. Carney sagte nur hin und wieder knapp, »Sie tritt nicht auf. Sie muss ihre 8 Guineen kriegen.« Mr. Holloran deutete verzweifelt zum Saal, wo das Publikum klatschte und trampelte. Er appellierte an Mr. Carney und Kathleen, aber Mr. Carney strich sich weiterhin den Bart und Kathleen blickte nach unten und bewegte die Spitze ihres neuen Schuhs. Ihre Schuld war es nicht. Mrs. Carney wiederholte, ohne ihr Geld tritt sie nicht auf. Nach einem schnellen Wortgefecht humpelte Mr. Holloran eilig hinaus. Das Zimmer war still. Als die gespannte Stille ziemlich qualvoll geworden war, sagte Miss Healy zum Bariton, »Haben Sie diese Woche Mrs. Pat Campbell gesehen?« Der Bariton hatte sie nicht gesehen, aber er hatte gehört, dass es ihr gut gehe. Das Gespräch war damit erschöpft. Der erste Tenor senkte den Kopf und begann, die Glieder der Goldkette zu zählen, die sich über seinen Bauch spannte, lächelte und summte aufs Geratewohl Töne, um ihre Wirkung auf die Stirnhöhle zu beobachten. Von Zeit zu Zeit sahen sie alle zu Mrs. Carney hinüber. Der Lärm im Publikum war zum Tumult geworden, als Mr. Fitzpatrick ins Zimmer stürzte, gefolgt von Mr. Holloway, der keuchte. In das Geklatsche und Getrampel im Saal mischten sich vereinzelte Pfiffe. Mr. Fitzpatrick hielt ein paar Geldscheine in der Hand. Er zählte Mrs. Carney 4 in die Hand und sagte, sie würde die andere Hälfte in der Pause erhalten. Mrs. Carney sagte, das sind 4 Schilling zu wenig. Doch Kathleen raffte ihren Rock und sagte, »Auf denn, Mr. Bell«, zu der ersten Nummer, die wie Espenlaub zitterte. Der Sänger und die Begleiterin gingen zusammen hinaus. Der Lärm im Saal erstarb. Für ein paar Sekunden war alles still, und dann ließ sich das Klavier vernehmen. Der erste Teil des Konzerts war ein großer Erfolg, abgesehen von Madame Glynns Nummer. Die gute Lady sang Killarney mit körperloser, hauchiger Stimme, mit all jenen altmodischen Manierismen in Tonbildung und Aussprache, die ihrem Gesang ihrer Meinung nach Eleganz verliehen. Sie sah aus, als wäre sie aus einer alten Bühnengarderobe auferstanden, und die billigeren Plätze des Saales machten sich über ihre hohen, wimmernden Töne lustig. Der erste Tenor und die Altistin jedoch ernteten stürmischen Applaus. Kathleen spielte eine Auswahl irischer Weisen, die freigebigen Beifall fand. Der erste Teil schloss mit einer aufwühlenden, patriotischen Deklamation, vorgetragen von einer jungen Dame, die Laientheateraufführungen organisierte. Sie wurde gebührend beklatscht. Und als das vorbei war, verließen die Männer für die Dauer der Pause zufrieden den Saal. Während dieser ganzen Zeit herrschte in der Garderobe helle Aufregung. In einer Ecke standen Mr. Holloway, Mr. Fitzpatrick, Miss Byrne, 2 Ordner, der Bariton, der Bassist und Mr. O'Madden Burke. Mr. O'Madden Burke sagte, es sei der skandalöseste Auftritt, den er je erlebt habe. Miss Kathleen Carneys musikalische Laufbahn sei in Dublin damit zu Ende, sagte er. Der Bariton wurde gefragt, was er von Mrs. Carneys Benehmen halte. Er wollte gar nichts dazu sagen, er hatte sein Geld bekommen und wünschte, in Frieden mit dem Menschen zu leben. Immerhin aber sagte er, dass Mrs. Carney Rücksicht auf die Artist hätte nehmen können. Die Ordner und Sekretäre debattierten hitzig, was geschehen solle, wenn die Pause kam. »Ich bin der gleichen Ansicht wie Miss Byrne«, sagte Mr. O'Madden Burke. »Zahlen Sie ihr nichts.« In einer anderen Ecke des Raumes standen Mrs. Carney und ihr Mann, Mr. Bell, Miss Healy und die junge Dame, die das patriotische Gedicht deklamiert hatte. Mrs. Carney sagte, das Komitee habe sie skandalös behandelt, sie habe weder Mühe noch Unkosten gescheut und so zahle man es ihr zurück. Man meinte wohl, man hätte es nur mit einem Mädchen zu tun und könnte darum derartig mit ihr umspringen. Aber sie würde ihnen zeigen, dass sie sich geirrt hatten. Sie hätten nicht gewagt, sie so zu behandeln, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Aber sie würde schon dafür sorgen, dass ihre Tochter zu ihrem Recht kam. Sie ließe sich nicht für dumm verkaufen. Wenn man sie nicht bis auf den letzten Heller bezahlte, würde sie es in ganz Dublin an die große Glocke hängen. Natürlich tue es ihr um der Artist willen leid, aber was bleibe ihr sonst übrig? Sie appellierte an den 2. Tenor, der sagte, er finde, man habe sie nicht gut behandelt. Dann appellierte sie an Miss Healy. Miss Healy hätte sich lieber der anderen Gruppe angeschlossen, mochte es aber nicht tun, weil sie mit Kathleen M. befreundet war und die Carneys sie oft zu sich nach Hause eingeladen hatten. Sobald der erste Teil zu Ende war, gingen Mr. Fitzpatrick und Mr. Holloway zu Mrs. Carney hinüber und sagten ihr, dass die restlichen 4 Guineen nach der Komiteesitzung am kommenden Dienstag ausgezahlt würden und dass das Komitee den Vertrag als gebrochen ansehen und gar nichts zahlen werde, falls ihre Tochter im 2. Teil nicht spiele. »Ich habe nichts von einem Komitee gesehen«, sagte Mrs. Carney zornig. »Meine Tochter hat ihren Vertrag. Sie kriegt ihre 4 Pfund 8 auf die Hand oder sie setzt ihnen keinen Fuß aufs Podium.« »Ich muss mich über Sie wundern, Mrs. Carney«, sagte Mr. Holloway. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie uns so behandeln würden. Und wie haben Sie mich behandelt?«, fragte Mrs. Carney. Ihr Gesicht war von Zornesröte überzogen und sie sah aus, als würde sie jemanden tätlich angreifen. »Ich verlange mein Recht«, sagte sie. Sie könnten ein bisschen Gefühl für Anstand haben, sagte Mr. Holohan. Könnte ich das? Ja. Und wenn ich frage, wann meine Tochter ihr Geld kriegt, bekomme ich keine gebührliche Antwort. Sie warf ihren Kopf zurück und sagte mit hochmütiger Stimme, Sie müssen mit dem Sekretär sprechen. Es geht mich nichts an. Ich bin ein doller Kerl, fidiralala. Ich hatte sie für eine Dame gehalten, sagte Mr. Holohan und ging brüsk davon. Danach wurde Mrs. Carneys Verhalten allseits verurteilt. Jedermann billigte das Vorgehen des Komitees. Sie stand außer sich vor Wut an der Tür und debattierte und gestikulierte mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Sie wartete, bis es Zeit war für den Beginn des zweiten Teils, in der Hoffnung, dass die Sekretäre doch noch an sie herantreten würden. Doch Miss Healy hatte sich freundlicherweise bereit erklärt, ein paar Begleitungen zu übernehmen. Mrs. Carney musste beiseite treten, um den Bariton und seine Begleiterin aufs Podium hinaufzulassen. Sie stand einen Augenblick still, wie ein zorniges, steinernes Bild. Und als die ersten Töne des Liedes ihr Ohr erreichten, griff sie das Cape ihrer Tochter und sagte zu ihrem Mann, »Hol eine Droschke.« Er ging auf der Stelle hinaus. Mrs. Carney legte ihre Tochter das Cape um und folgte ihm. Als sie durch die Tür ging, blieb sie stehen und starrte Mr. Holohan ins Gesicht. »Mit Ihnen bin ich noch nicht fertig«, sagte sie. »Aber ich mit Ihnen«, sagte Mr. Holohan. Kathleen folgte ihrer Mutter unterwürfig. Mr. Holohan begann im Zimmer hin und her zu gehen, um sich Kühlung zu verschaffen, denn er hatte das Gefühl, dass seine Haut in Flammen stand. »Das ist eine nette Dame«, sagte er. »Na, die ist eine nette Dame.« »Sie haben das einzig Richtige gemacht, Holohan«, sagte Mr. O'Madden Burke, zustimmend sein Gewicht auf seinem Schirm balancierend. Dubliner von James Joyce, aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Eine Mutter mit Karin Anselm und Brigitte Hubmeier. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.